ist eine alte Sau und sie weiß das ganz genau. Kunden wollen ständig pimpern und einen Klaps auf den Hintern. Sie lässt gern die Peitsche knallen und sich auf die Kolben fallen. Kunden wollen ohne Ende und einen Schlag auf die Hände. Ein bisschen Hasch und Wodka pur, etwas Obst für die Figur. Vom Discounter die Creme so zart, denn sonst wird die Möse hart. Sie ist eine alte Sau und sie weiß das ganz genau. Kunden wollen ständig pimpern und einen Klaps auf den Hintern. Sie lässt gern die Peitsche knallen und sich auf die Kolben fallen. Kunden wollen ohne Ende und einen Schlag auf die Hände. Ein bisschen Koks auf jeden Schwanz, Liebe spielt voll Eleganz. So mancher Kreis wird zum Tenor, denn sie bläst sehr tief ins Rohr. Sie ist eine alte Sau und sie weiß das ganz genau. Kunden wollen ständig pimpern und einen Klaps auf den Hintern. Sie lässt gern die Peitsche knallen und sich auf die Kolben fallen. Kunden wollen ohne Ende und einen Schlag auf die Hände. Ein bisschen laut geht's manchmal zu, Hammerit und Tubidu. Ihre Krallen, die sind scharf gefeilt, denn bei Euros wird sie geil. Sie ist eine alte Sau und sie weiß das ganz genau. Kunden wollen ständig pimpern und einen Klaps auf den Hintern. Sie lässt gern die Peitsche knallen und sich auf die Kolben fallen. Kunden wollen ohne Ende und einen Schlag auf die Hände. She is like a peaceful dove and a whore but full of love. Achso, das ist ja, das ist ja, das ist ja die englische Version. Das ist die, ja.